Das große Vertrauen, das Westcott und Hort in die neutrale Textfamilie setzten, blieb denn auch in Fachkreisen nicht lange unangetastet. Es gewann die vom Codex D präsentierte Gruppe, die von den Engländern bewusst vernachlässigt worden war, wieder mehr an Bedeutung. Der Textkritiker H. von Soden machte sich erneut an die Sichtungsarbeit, deren Ergebnisse uns jedoch hier nur insofern interessieren, als erneut drei Textfamilien ermittelt wurden. Großen Anklang mit seinen Grundkonzeptionen fand auch dieser Forscher nicht. Das ist leicht begreiflich, denn wie eben die Dinge liegen, kann eine Übereinstimmung in der Variantenfrage prinzipiell nicht erzielt werden. Nur das eine Ergebnis, zugleich auch das allerwichtigste, darf als gesichert gelten, dass alle erhaltenen Handschriften hinsichtlich ihres Textes sich in drei Hauptgruppen sondern, an deren Spitze die bekannten uralten Pergamentmajuskeln rangieren. Unser vorhin angeführtes kleines Variantenbeispiel mit dem schwankenden Apostelnamen gewinnt unter diesem Gesichtspunkt allerdings größte Bedeutung, denn es enthält die Kardinalerkenntnis vom Bestehen dreier Textfamilien bereits im Keim. Bis jetzt sahen wir uns im neutestamentlichen Variantenbezirk lediglich informierend um, von der willkürlichen Voraussetzung ausgehend, die in den Handschriften anzutreffenden Entwicklungserscheinungen des Textes seien im Laufe der Jahrhunderte auf natürliche Weise entstanden. Nun ist es an der Zeit, nicht mehr länger bloß zur Kenntnis zu nehmen, sondern das Gegebene kritisch zu betrachten. Wie immer begutachten wir auch im Variantenkomplex, sobald es sich lohnt, das Kleine und Kleinste, verfangen uns aber nicht am Boden im Gestrüpp, sondern wählen den Standpunkt so hoch, dass dem kritischen Blick auch die großen Konturen, die wesentlichen Zusammenhänge sichtbar werden. Betrachten wir also nunmehr kritisch die sehr wesentliche Tatsache der drei Textströme. Wann erfolgte angeblich die Sonderung der Handschriften in drei verschiedene Hauptgruppen? Erstaunlicherweise geschah das bereits recht früh, nämlich gemäß den Überlieferungstatsachen schon im 4. Jahrhundert. Die uns wohlbekannten uralten Pergamentbände sind ja Zeugen für eine so frühe und energische Dreifachaufspaltung des biblischen Wortlautes. Diese Kodizes S und B, A und C und D fungieren als die Urahnen der drei langen Handschriftengenerationen. S und B stammen ja angeblich noch aus dem 4. Jahrhundert. Schon damals also hatten sich die Hauptunterschiede im Text fest herausgebildet. Die geschilderte Situation im 4., 5. Jahrhundert stellt nicht nur den Höhepunkt im Prozess der bewussten Variantenbildung dar, sondern bedeutet auch einen Abschluss. In der Weiterentwicklung des Textes tritt nämlich plötzlich eine merkwürdige Ruhe der Variantentätigkeit ein. Gewiss schludern die Abschreiber weiterhin und müssen viel korrigiert werden. Auch werden die großen charakteristischen Abweichungen aus der Frühzeit getreulich weiter mitgeschleppt. Doch die trächtige Periode der tiefgreifenden willkürlichen Sinnveränderungen am Wortlaut geht zu Ende. Neue Textfamilien entstehen nicht mehr. Ja, zwei der alten Hauptströme beginnen recht spärlich zu fließen. Dafür erweist sich jetzt die dritte Sippe als besonders stark vermehrungsfähig, denn weitaus die meisten Minuskeln erweisen sich als Abkömmlinge der von Kenyon mit A bezeichneten byzantinischen Familie, die dann den zur Herrschaft gelangenden kirchlichen Text, den Textus Receptus, verkörpert. Wenn Theologen rühmen, die handschriftliche Überlieferung des Neuen Testamentes ist nicht nur außerordentlich groß, sie ist auch außerordentlich gut, so trifft das zwar zu, aber mit der Einschränkung, dass auch die bewussten Hauptvarianten in der Frühzeit eifrig und treu mitverbreitet wurden. Das heißt, die gerühmte Vorzüglichkeit der Überlieferung erstreckt sich bedenklicherweise auch auf die ersten tiefen Sinnveränderungen. Alle mühseligen Versuche, zu dem vermeintlich ursprünglichen Wortlaut des Neuen Testamentes vorzudringen, sind gescheitert. Alles, was mit der Riesenarbeit weit umfassender, peinlich genauer Handschriftenvergleichung erreicht werden konnte, gipfelt in der peinlichen Erkenntnis, dass man mit dem Dasein der fünf Urahnen eigentlich drei sehr verschiedene ursprüngliche Texte besitzt. Man hat nun die Wahl, welcher der drei ursprünglichen Textgruppen man meistens Vertrauen schenken will. Doch dieses Problem und seine Scheinlösungen sollen später behandelt werden. Wir wollen dafür nicht versäumen, von einem Ergebnis zu berichten, das sozusagen als Nebenprodukt der vergleichenden Textuntersuchungen abfiel. Uns steht dabei das Vergnügen bevor, noch einmal sinnvolle Manipulationen des Zufalls zu beobachten. Wenn die philologische Kritik beim Vorliegen vieler Handschriften eines Werkes nach dem ursprünglichen Wortlaut fahndet, so bedient sie sich der genealogischen Methode. Der Forscher versucht, einen Stammbaum der Handschriften, der Abschriften aufzustellen, um deren Verwandtschaft und Abstammungsverhältnisse hervortreten zu lassen. Rückwärts blickend überschaut man dann die gesamte Generationenfolge der Abschriften und erkennt, welche Stücke jeweils anderen als Vorlage dienten. So gestalteten sich die Dinge, wenn natürliche Faktoren am Werke waren, wenn also ein Stammbaum nicht künstlich geschaffen wurde. Nun brachte die philologische Überprüfung der erhaltenen griechischen Kodizes des Neuen Testaments auch das Merkwürdige an den Tag, dass bei dieser Sorte Handschriften ein genealogischer Zusammenhang, wirkliche Abstammungsverhältnisse und somit Stammbäume überhaupt nicht zu erkennen sind. Es bedeutet einen einzigartigen Glücksfall, wenn im neutestamentlichen Raum ein echtes Abhängigkeitsverhältnis konstatiert werden kann, wie bei der sogenannten Ferrar-Gruppe. Vier griechische Minuskeln entpuppen sich hier als Abschriften einer Vorlage. Sonst aber verhalten sich die biblischen Handschriften durch alle Jahrhunderte hindurch wie auf sich selbst gestellte Individuen, denen jeder echte Generationszusammenhang mangelt. Auch dann, wenn einmal an gewissen Besonderheiten die Verwandtschaft zweier Kodizes wahrscheinlich wird, machen grelle Verschiedenheiten im Text die Abstammung der einen Handschrift von der anderen bzw. von einer gemeinsamen Vorlage gleich wieder illusorisch. Nur die Zugehörigkeit zu einer der drei uralten Textfamilien lässt sich auffallenderweise immer ermitteln. Es kennzeichnet so recht die generationsarme Situation, dass gerade bei den ältesten Standardkodizes nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, ob jemals von ihnen direkte Abschriften gemacht worden sind. Von allen vier bzw. fünf Handschriften fehlt eine echte Nachkommenschaft. Sollte sie vorhanden gewesen sein, dann müsste zufällig jede Spur von ihrem pergamentenen Dasein ausgelöscht worden sein. Wieder einmal bewundern wir das treffsichere Zupacken des Zufalls, denn, wie gesagt, durch alle Jahrhunderte hindurch stehen die erhaltenen Handschriften wie Waisen da, die keine Eltern, also Vorlagen haben und hatten. Mit verschwindenden Ausnahmen sind von allen vorhandenen griechischen Kodizes des Neuen Testamentes konsequent die Vorlagen untergegangen. Ein sonderbarer Geselle, dieser konsequente Zufall. Uns kann er freilich nichts mehr vorgaukeln. Wir wissen, wer hinter ihm hockt und ihn lenkt, die Absicht der Fälschergenossenschaft. In Wahrheit haben jene verschwundenen Vorlagen niemals existiert, und die erhaltenen Handschriften wurden tatsächlich als isolierte Stücke in die Welt geschmuggelt.